Sag, wer errettet euch von den Finsternissen des Festlandes und des Meeres, wenn ihr ihn in Unterwürfigkeit und im Verborgenen flehend anruft? Wenn er uns nur hier rausrettet, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören.